ARD. Subito. Hörspiel von Gregor Glogowski. Eine einladende, eine bedächtige, eine gelassene, eine heftige, eine blitzschnelle, eine einladende Bewegung machen. Eine einladende, eine bedächtige, eine gelassene, eine heftige, eine blitzschnelle, eine einladende Bewegung machen. Eine bedächtige, eine heftig, eine einladende Bewegung machen. Eine einladende, wir laufen, Bewegung machen. Eine Oktave oder zwei Oktaven? Mit der Hand, Bewegung machen. Mit der Hand. Machen. Mit der Hand. Eine bedächtige Bewegung. Machen. Eine bedächtige Bewegung machen. Eine gelassene Bewegung. Zurück. Machen. Eine bedächtige Bewegung. Eine hastige. Eine gelassene Bewegung. Geh zurück. Machen. Eine heftige Bewegung. Machen. Eine blitzschnelle Bewegung. Machen. Mit der Hand. Eine einladende Bewegung. Machen. Mit der Hand. Eine galante Bewegung. Machen. Mit der Hand. Eine unschlüssige Bewegung. Machen. Mit der Hand. Eine abwehrende Bewegung. Machen. Mit der Hand. Eine wegwerfende Bewegung. Machen. Mit der Hand. Eine herrische Bewegung. Machen. Mit der Hand. Eine drohende Bewegung. Vollführen. Durch eine ungeschickte Bewegung des Armes. Mit einer kurzen Bewegung des Kopfes. Stieß er die Vase um. Mit einer kurzen Bewegung des Kopfes kurzen Bewegung des Kopfes warf sie das Haar aus der Stirn. Es gibt die Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung, die Armbewegung und die Augenbewegung. Und die Schaukelbewegung. Es gibt die Scheinbewegung, die Schlingerbewegung, die Schwenkbewegung und Wellenbewegung. Es gibt die Drehbewegung, die Eigenbewegung, es gibt die, die Fortbewegung die und die Kontobewegung. Und die Augenbewegung. Es gibt die Kreisbewegung, die Luftbewegung, die Pendelbewegung es gibt die Beinbewegung, und die Schaukelbewegung. Die Fingerbewegung, die Fußbewegung, die Handbewegung und die Herzbewegung. Es gibt die Kopfbewegung, die Mundbewegung, die Rückwärtsbewegung und die Vorwärtsbewegung. Es gibt die Spielbewegung, die Ausweichbewegung, die Fluchtbewegung, die Es gibt die Fluchtbewegung, die Gehbewegung, die Seitenbewegung. Es gibt die Seitwärtsbewegung, die Gefühlsbewegung und die Gemütsbewegung. Es gibt die Absatz. Es gibt die Absetzbewegung, Abstinenzbewegung, Abspaltungsbewegung, Abwehrbewegung, Aktivistenbewegung, Alternativbewegung, Antitrustbewegung, Arbeiterbewegung, Arbeiterjugendbewegung, Austrittsbewegung, die Befreiungsbewegung, die Bevölkerungsbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Demokratiebewegung, Emanzipationsbewegung, Erneuerungsbewegung, Erweckungsbewegung, Frauenbewegung, Freiheitsbewegung, Friedensbewegung, Gewerkschaftsbewegung, Gottlosenbewegung, Gülenbewegung. Es gibt die Angriffsbewegung, Ausdrucksbewegung, Balzbewegung, Einrollbewegung, Einwärtsbewegung, Erdbewegung, Gefechtsbewegung, Sammlungsbewegung, Singbewegung, Spitzbewegung, Spritzbewegung, Truppenbewegung, Wachstumsbewegung, Wikimediabewegung, Zangenbewegung, Zentralbewegung, Aufwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung. Die Armbewegung. Die Handbewegung. Die Rückwärtsbewegung. Und die Herzbewegung. Die Befreiungsbewegung, die Bevölkerungsbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Demokratiebewegung, Emanzipationsbewegung, Erneuerungsbewegung, Erweckungsbewegung, Frauenbewegung, Freiheitsbewegung, Friedensbewegung, Gewerkschaftsbewegung, Gottlosenbewegung. Ein Moment. Ein Moment. Wie erreicht man einen Moment ohne Bewegung? Ohne Sensationen. Die identitäre Bewegung, Jugendbewegung, Kolonialbewegung, Massenbewegung, Pfingstbewegung. Ein Moment, in dem nichts geredet wird. Ah. Ja, ja. Ein Moment, in dem nichts geredet wird. Ah. Ja, ja. Ein Moment, in dem nichts geredet wird. Wie erreicht man einen Moment ohne Bewegung? Ein Moment, in dem nichts geschieht. Ein Moment auf einem Kanal oder in einer Sendestrecke, in dem sich nichts bewegt. Ein Moment des Stillstands. Drehbewegung, Eigenbewegung, Fortbewegung, Kontobewegung, Kreisbewegung, Luftbewegung, Pendelbewegung, Schaukelbewegung, Scheinbewegung, Schlingerbewegung, Schwenkbewegung, Wellenbewegung, Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung, Armbewegung, Augenbewegung, Beinbewegung, Fingerbewegung, Fußbewegung, Handbewegung, Herzbewegung, Kopfbewegung, Mundbewegung, Rückwärtsbewegung, Vorwärtsbewegung. Drehbewegung. Arbeiterbewegung, Arbeiterjugendbewegung, Austrittsbewegung, Befreiungsbewegung, Bevölkerungsbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Demokratiebewegung, Emanzipationsbewegung, Erneuerungsbewegung, Erweckungsbewegung, Frauenbewegung, Freiheitsbewegung, Friedensbewegung, Arbeiterbewegung, Arbeiterjugendbewegung, Befreiungsbewegung, Bevölkerungsbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Demokratiebewegung, Emanzipationsbewegung, Erweckungsbewegung, Freiheitsbewegung, Friedensbewegung. Arbeiterbewegung, Arbeiterjugendbewegung, Austrittsbewegung, Befreiungsbewegung, Bevölkerungsbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Demokratiebewegung, Emanzipationsbewegung, Erneuerungsbewegung, Erweckungsbewegung, Frauenbewegung, Freiheitsbewegung, Friedensbewegung, Arbeiterbewegung, Arbeiterjugendbewegung, Befreiungsbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Emanzipationsbewegung, Erweckungsbewegung, Freiheitsbewegung, Wellenbewegung, Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung, Demokratiebewegung, Erneuerungsbewegung, Frauenbewegung, Friedensbewegung, Gewerkschaftsbewegung, Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung. Mir ist nicht schlecht geworden vor Anstrengung. Ich war schneller. Ich war schneller, als ich es mir in meinen ehrgeizigsten Träumen ausgemalt hatte. Mir ist nicht schlecht geworden vor Anstrengung. Ich war schneller, als ich es mir in meinen ehrgeizigsten Träumen ausgemalt hatte. Ich bin gerannt. Ich musste zwischendurch nicht gehen. Mir ist schlecht geworden vor Anstrengung. Nein, eben nicht. Mir ist nicht schlecht geworden vor Anstrengung. Ich war schneller, als ich es mir in meinen ehrgeizigsten Träumen ausgemalt hatte. Ohne Umschweife. Ich habe es geschafft. Ich bin heute 5 Kilometer gerannt. Ich bin gerannt. Gerannt. Ich bin gerannt. Ich musste zwischendurch nicht gehen. Ohne Umschweife. Mir ist nicht schlecht geworden vor Anstrengung. Ich mir bin ist heute nicht schlecht geworden. Kilometer gerannt vor Anstrengung. Ich war schneller, als ich es mir gerannt in meinen ehrgeizigsten Träumen gerannt ausgemalt hatte. Ich bin gerannt. Ich musste zwischendurch nicht gehen. Mir ist nicht schlecht geworden vor Anstrengung. Ich war schneller, als ich es mir in meinen ehrgeizigsten Träumen ausgemalt hatte. Ohne Umschweife. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. So. So, da. Donnerstag, da. 10.01.2008. So. 21:30 Uhr. So. So. In Hall wurden wieder beachtliche Leistungen erbracht. So. Da bin ich wieder. Hi. So. Hi. Da. Hi. So. Warum? Da. Hi. So. Hi. Warum? So. Da. Hi, wie gerne wäre ich dabei gewesen. Aber ich erdulde tapfer meinen Virus. Und hoffe, dass es dann ein Virus steil nach oben geht. Ein Virus. Ein Virus. Virus. Ein Virus. Ein Virus. Ein Virus. Ein Virus. Ein Virus. Ein Virus. Ein Virus. Ein Virus. Ein Virus. Ein Virus. Ein Virus. Ein Virus. Auch nicht ins Büro gehen! Aufwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung. Aufwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung. Ein Virus soll es sein. Da kann man überhaupt nicht viel machen. Ein Virus. Halsschmerzen und Husten in Ordnung. Meine Ziele in diesem Jahr? Nicht großartig. Thank you. Jetzt wäre ich normalerweise in Schwäbisch Hall. Jetzt wäre ich normalerweise in Schwäbisch Hall. Beim Dreikönigslauf. Jetzt wäre ich normalerweise in Schwäbisch Hall beim Dreikönigslauf. Es hat mich leider voll erwischt. Ein Virus soll es sein. Ein Virus. Ein Virus. Da kann man überhaupt nicht viel machen. Schonen. Schonen. Und nichts tun. Donnerstag, 10.01.2008, 21.30 Uhr. So. Da. So. So, da bin ich wieder. In Hall wurden wieder beachtliche Leistungen erbracht. Hi. Hi. Hi. Hi, wie gerne wäre ich dabei gewesen. Aber ich erdulde tapfer meinen Virus und hoffe, dass es dann steil nach oben geht. Sonntag, 6.01.2008, 12.30 Uhr. Krank. Auch nicht ins Büro gehen. Auch nicht ins Büro gehen. Sport überhaupt nicht. Ich bin jetzt krank. Auch nicht ins Büro gehen. Sport überhaupt nicht. Ich bin jetzt krank. Warum bewegt? Warum bewegt man sich immer nur um? Warum bewegt man sich immer nur um ein Ziel? Warum bewegt man sich immer nur um ein Ziel zu erreichen? Immer. Warum? Es gibt die Drehbewegung. Warum? Die Eigenbewegung. Die Fortbewegung. Die Kontobewegung. Es gibt die Kreisbewegung. Die Luftbewegung. Die Pendelbewegung. Und die Schaukelbewegung. Es gibt die Scheinbewegung. Die Schlingerbewegung. Die Schwenkbewegung. Und Wellenbewegung. Es gibt die Abwärtsbewegung. Aufwärtsbewegung. Die Armbewegung. Und die Augenbewegung. Es gibt die Beinbewegung. Die Fingerbewegung, die Fußbewegung, die Handbewegung und die Herzbewegung. Es gibt die Kopfbewegung, die Mundbewegung, die Rückwärtsbewegung und die Vorwärtsbewegung. Es gibt die Spielbewegung, die Ausweichbewegung, die Fluchtbewegung, die Gehbewegung und die Seitenbewegung. Es gibt die Seitwärtsbewegung, die Füßbewegung und die Gemütsbewegung. Es gibt die Absetzbewegung, Abstinenzbewegung, Abspaltungsbewegung, Abwehrbewegung, Aktivistenbewegung, Alternativbewegung, Antitrustbewegung, Arbeiterbewegung, Arbeiterjugendbewegung, Austrittsbewegung, die Befreiungsbewegung, die Bevölkerungsbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Demokratiebewegung, Emanzipationsbewegung, Erneuerungsbewegung, Erweckungsbewegung, Frauenbewegung, Freiheitsbewegung, Friedensbewegung, Gewerkschaftsbewegung, Gottlosenbewegung, Gülenbewegung, Homosexuellenbewegung, die Identitäre Bewegung, Jugendbewegung, Kolonialbewegung, Massenbewegung, Pfingstbewegung, Reformbewegung, Sammelbewegung, Sarazinbewegung, Streikbewegung, Studentenbewegung, UFO-Bewegung, Umsturzbewegung, Umweltbewegung, Unabhängigkeitsbewegung, Untergrundbewegung, Wählerbewegung, Wanderbewegung, Wanderungsbewegung, Weltbewegung, Widerstandsbewegung. Es gibt die Schwimmbewegung, die Sportbewegung. Es gibt die Angriffsbewegung, Ausdrucksbewegung, Balzbewegung, Einrollbewegung, Einwärtsbewegung, Erdbewegung, Gefechtsbewegung, Sammlungsbewegung, Singbewegung, Spitzbewegung, Spritzbewegung, Truppenbewegung, Wachstumsbewegung, Wikimedia-Bewegung, Zangenbewegung, Zentralbewegung. In die Leitplanken. Roger Williamson! Heftig in die Leitplanken. Roger Williamson! Jochen Rindt!

Bewegung. Mit der Hand. Machen. Eine abwehrende. Mit der Hand. Bewegung. Eine drohende. Machen. Bewegung. Mit der Hand. Vollführen. Eine wegwerfende. Bewegung. Machen. Mit der Hand. Eine herrische. Ich bin heute 5 Kilometer gerannt. Bewegung. Ich bin gerannt. Gerannt. Machen. Ich bin gerannt. Ich musste zwischendurch nicht gehen. Eine Mir ist nicht schlecht geworden vor Anstrengung. Bewegung. Mir ist nicht schlecht geworden vor Anstrengung. Eine Mir ist nicht schlecht geworden vor Anstrengung. Mir ist nicht Mach. Schlecht geworden Mir vor Anstrengung. Ist nicht schlecht geworden. Ich war schneller. Eine gelassene. Ich war schneller. Ich war schneller, als ich es mir in meinen ehrgeizigsten Träumen ausgemalt hatte. Mir ist nicht schlecht geworden vor Anstrengung. Mir ist nicht schlecht geworden. Ich war schneller, als ich es mir in meinen ehrgeizigsten Träumen ausgemalt hatte. Ich bin gerannt. Ich musste zwischendurch nicht gehen. Nicht gehen. Mir ist schlecht geworden vor Anstrengung. Mir ist schlecht geworden vor Anstrengung. Nein, eben nicht. Mir ist nicht schlecht geworden vor Anstrengung. Mir ist nicht schlecht geworden vor Anstrengung. Ich war schneller, als ich es mir in meinen ehrgeizigsten Träumen ausgemalt hatte. Ohne Umschweife. Mit der Hand. Ohne Umschweife. Geschafft. Es. Geschafft. Ich bin heute 5 Kilometer gerannt. Ich bin heute 5 Kilometer gerannt. Ich mit der Hand. Bin gerannt. Ich gerannt. Bin gerannt. Gerannt. Ich bin gerannt. Ich bin gerannt. Zwischendurch. Nicht zwischendurch gehen. Nicht gehen. Mir ist aber nicht mit der Hand. Mir ist aber nicht mir ist eine nicht mir ist schlecht geworden. Bewegung. Nicht vor schlecht Anstrengung. Geworden. Vor Anstrengung. Mir ist nicht mir schlecht ist geworden. Mit der Hand. Vor nicht Anstrengung. Schlecht geworden. Vor Anstrengung. Eine abwehrende. Ich war schneller, als Bewegung. Ich es mir in meinen ehrgeizigsten Träumen mit der Hand ausgemalt hatte. Ausgemalt hatte. Eine mir hastige. Ist nicht schlecht geworden. Vor Anstrengung. Bewegung. Ich war schneller. Ich war schneller, als ich es mir in meinen ehrgeizigsten Träumen eine ausgemalt hatte. Mir ist nicht Bewegung. Schlecht geworden vor Anstrengung. Ich war schneller, als ich es mir in meinen ehrgeizigsten Träumen ausgemalt eine hatte. Schnelle. Ich bin gerannt. Bewegung. Musste zwischendurch nicht gehen. Machen. Mir ist schlecht geworden vor Anstrengung. Mit der Nein, Hand. Eben nicht. Eine einladende. Mir ist nicht schlecht Bewegung. Geworden vor Anstrengung. Ich war schneller, Machen. Als ich es mir in meinen ehrgeizigsten Träumen ausgemalt Mit der hatte. Hand. Ohne Umschweife. Eine galante. Ich habe Bewegung. Es geschafft. Subito. Hörspiel von Gregor Glogowski. Mit Lisa Charlotte Friedrich. Perkussion Yuka Ota. Ton und Technik Ursula Potyra und Julia Kümmel. Konzept, Komposition und Realisation Gregor Glogowski. Produktion Hessischer Rundfunk 2019. Dramaturgie und Redaktion Cordula Huth. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.